im nördlichen Gebieten vom Bezirk Nordhamgyong Koreas wird die Arbeit für den schnellen Wiederaufbau der zerstörten Eisenbahnen zügig vorangetrieben. Durch den aufopferungsvollen Einsatz der Arbeiter der Verwaltung für Eisenbahnwesen Chongjin, die den Wiederaufbau der Eisenbahnen für ihre dringendste Aufgabe halten, wurde bis zum 10. September an ca. 30 Stellen über 35.400 Kubikmeter Schlamm beseitigt, der durch den Bergrutsch entstand, und an mehr als 20 Stellen die Eisenbahnen wieder aufgebaut.